Die Jesuitenhöfer Miller schreiben: Der Ruf der verhältnismäßig jungen Gesellschaft Jesu fing gerade damals an, sich immer mehr zu verbreiten. Ihr Stifter, der heilige Ignatius von Loyola, war eben durch Paul V. als Seliger auf die Altäre erhoben worden. Der Ruhm eines Franz Xaver, des Apostels von Indien und Japan, erfüllte die katholische Welt. Pater Canisius galt als der Hammer der Heretiker in Deutschland. Spanien war stolz auf seinen Herzog von Gandia, den demütigen heiligen Jesuiten Franz Borgia, Leines und Salmeron hatten im Konzil von Trient als äußerst gelehrte Theologen sich ausgezeichnet. Aloysius und Stanislaus wurden verehrt als die Vorbilder der Jugend, als Engel im Fleische, Bellarmin und Suarez waren im Munde aller Gebildeten. Aus Japan, Indien, China und den übrigen auswärtigen Missionen drang die Kunde von den großartigen Erfolgen der Jesuitenmissionäre nach Europa herüber. Von England her vernahm man den Ruhm ihrer Prediger und Blutzeugen, eines seligen Pater Edmund Campion, Garnet, Parsons und vieler anderer. Deutschland rühmte sich außer dem seligen Pater Canisius, eines ehrwürdigen Johannes Rehm und mancher anderer tüchtiger Prediger und großer Männer. Die Schulen und Universitäten der Jesuiten wetteiferten mit den besten Anstalten Europas. Als Donna Arsilia Altissimi am Morgen des 13. August die Totenglocke des römischen Kollegs vernahm, sagte sie zu ihren beiden Töchtern: Ein Jesuit muss soeben verschieden sein, komm, lasst uns für seine Seelenruhe beten. Sie knieten hin an ihrem Hausaltar, heißt es in ihren eidlichen Aussagen, und den Rosenkranz in der Hand wollte ich zuerst mit Viktoria und Anna, das aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr, für den Verstorbenen beten. Aber merkwürdigerweise, stattdessen kam mir das: Großer Gott, wir loben dich, auf die Lippen. Ich versuchte ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal, aber nie konnte ich das aus der Tiefe hervorbringen. Da versuchte es meine Tochter Viktoria, aber auch sie vermochte es nicht, sondern sie sagte gegen ihren Willen: Ehre sei dem Vater, dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wir staunten und sagten zueinander: Ein großer Heiliger muss im Kollegium gestorben sein. Am Nachmittag begaben wir uns zur Kirche des Kollegiums und fanden eine ungeheure Menge Volkes in derselben. Hier hörten wir: Ein junger belgischer Pater, der von Leo XII. Heilig gesprochene Jesuit Berchmans, sei im Rufe der Heiligkeit gestorben. Der Jesuitenlaienbruder Thomas di Simoni wurde am 14. August 1621 um 4 Uhr morgens mit folgender Erscheinung beglückt. Er sah den Himmel offen. Von einem erhabenen, glänzenden Wolkenthrone sah er Maria, die Königin der Engel, zu ihm herabsteigen. Zwei Fürsten des Himmels trugen sie auf einem prächtigen Throne. Der eine der beiden war mit einem weißen Chorrocke bekleidet. Da er auf der anderen Seite der Himmelskönigin sich befand, so konnte der Bruder dessen Gesicht nicht sehen, doch er glaubte, es müsse wohl der heilige Aloysius, also auch ein Jesuit gewesen sein. Der andere war Johannes Berchmans im Jesuitenkleide. Aus Leben des heiligen Johannes Berchmans, Dülmen 1901, Seite 50 und folgende, Seite 190 und folgende und Seite 194. Auch die im ersten Teile abgedruckten, schwülstig prahlerischen Worte des Jesuiten Löffler über die marianischen Kongregationen gehören hierher. Hierher gehören ferner die hochmütigen Offenbarungen über Vorherbestimmung aller Jesuiten zur ewigen Seligkeit. Hierher gehört besonders ein literarisches Hochmutsdenkmal sondergleichen, das der Orden sich selbst errichtet hat. Das Werk Imagio Primi Saeculi Societas Jesu, das Bild des ersten Jahrhunderts der Gesellschaft Jesu, erschien 1640 zu Antwerpen. Sein Inhalt ist dem Orden, eben weil es maßlosen Stolz verrät, allmählich äußerst unangenehm geworden. Wie sehr er das Werk als Belastung empfindet, beweist ein Wort Gerhard van Swietens an Maria Theresia vom 24. Dezember 1759, wonach der Orden alle Exemplare zu hohen Preisen aufzukaufen suche. Auch heute noch sind die Jesuiten bemüht, die Imagio als Stilübung junger Scholastiker oder, wie der Jesuit Dur sich ausdrückt, als lediglich poetische und rhetorische Festdeklamation hinzustellen. Siehe Jesuitenfabeln, Band 4, Seite 506. Dies Bemühen ist ein durch und durch unwahrhaftiges. Schon das Äußere des Foliobandes, hervorgegangen aus der damals berühmtesten platinischen Druckdruckerei Balthasar Moretus, mit fast 1000 Seiten in einer aufdringlich prunkhaften Ausstattung, widerlegt die von jesuitischer Seite immer wieder verbreitete Behauptung von der bloßen Stilübung junger Scholastiker. Stilübungen gibt man kein so luxuriöses Gewand. Übrigens steht auf dem Titelblatte, die flandrisch-belgische Ordensprovinz habe das Bild entworfen. Imagio a provincia Flandro Belgica representata. Und in der Druckerlaubnis vom 8. Januar 1640 erklärt der Provinzialobere der flandrisch-belgischen Ordensprovinz, der Jesuit Johann van Tollenare: Nachdem drei Theologen unserer Gesellschaft das Buch Bild des ersten Jahrhunderts der Gesellschaft Jesu entworfen, von der flandrisch-belgischen Ordensprovinz derselben Gesellschaft durchgesehen haben und so weiter.